The result of the election of the leader of the Labour Party is as follows. Jeremy Colbourne, 313.209. Der Sieg für Amtsinhaber Jeremy Corbyn fiel noch höher aus als bei seiner ersten Urwahl vor einem Jahr. Fast 62% der Mitglieder von Labour stimmten für Corbyn. Der Anteil beim letzten Mal lag knapp unter 60%. In der Fraktion hatte Corbyn das Misstrauen ausgesprochen bekommen, was zur neuen Urwahl führte. Jetzt ist sein Triumph umso größer. Gleichwohl, die große Herausforderung besteht darin, die tief gespaltene Partei wieder zu einen. I will do everything I can to repay the trust and the support. Ich werde alles tun, was ich kann, um das Vertrauen und die Unterstützung zurückzugeben. Ich will die Partei zusammenbringen. Wir haben mehr gemeinsam als das, was uns teilt. Lasst uns reinen Tisch machen und damit anfangen, als Partei zusammenzuarbeiten. As far as I'm concerned, let's wipe that slate clean from today and get on with the work we've got to do as a party together. Dem klaren Erfolg Jeremy Corbyns ist der Versuch der Mehrheit der Unterhausfraktion von Labour gescheitert, ihren Parteivorsitzenden zum Rücktritt zu zwingen. Der Gegenkandidat Owen Smith war zu unbekannt. Und vor allem haben die etablierten Unterhausabgeordneten die Entwicklung an der Parteibasis falsch eingeschätzt. Vor allem die fast 300.000 neuen Mitglieder und Unterstützer haben zum Sieg Corbyns beigetragen und verlangen einen deutlichen Linkskurs. I think with 500,000 members, over 500,000, then I think anything's possible, really. Mit über 500.000 Mitgliedern ist jetzt alles möglich, meint diese Delegierte. Die Abgeordneten in der Fraktion müssen jetzt Jeremy unterstützen und gegen die Tories kämpfen. Wir haben uns im Zug über die Werte von Labour unterhalten. Es gibt keine anständigere Person als Jeremy Corbyn. Er wird ein brillanter Anführer werden. Die Fraktion von Labour muss sich jetzt hinter ihn stellen. Genau das aber ist fraglich. Fast das gesamte Schattenkabinett war unter Protest zurückgetreten. Ihre Forderung, dass die Fraktion selbst über das neue Schattenkabinett abstimmt, hat Jeremy Corbyn bisher abgelehnt. Chuka Umunna, einer der rebellischen Anti-Corbyn-Abgeordneten, will zwar auch die Einheit der Partei, aber nicht um jeden Preis. I absolutely agree with Jeremy Corbyn that we need to be looking outward. Ich stimme Jeremy Corbyn absolut zu, dass wir nach vorne schauen müssen. Aber Eintracht erreicht man nicht durch Forderungen, Drohungen und Online-Hasskampagnen gegen uns. Eintracht kommt durch Gespräche zustande, durch Verständnis, Dialog und Solidarität. Morgen beginnt der Parteitag von Labour in Liverpool. Dann wird sich bis Mittwoch zeigen, ob beide Seiten tatsächlich bereit sind, aufeinander zuzugehen.